Erst da alle Israeliten kamen in Silo zusammen. Dort bauten sie das Zelt Gottes auf. Das Land gehörte ihnen jetzt. 2. 7 Stämme von Israel hatten noch kein Land bekommen. Sie hatten ihren Anteil noch nicht verteilt. 3. Josua sagte zu den Israeliten, warum wartet ihr so lange? Geht und nehmt das Land. Gott, der Herr eurer Väter, gab es euch. 4. Bringt 3 Männer von jedem Stamm. Ich werde sie senden. Sie sollen durch das Land gehen. Sie sollen alles aufschreiben. Dann sollen sie zu mir zurückkommen. 5. Dann sollen sie das Land in 7 Teile teilen. Sie sollen es unter sich verteilen. Juda hat sein Land im Süden. Josef hat sein Land im Norden. 6. Ihr sollt das Land in 7 Teile teilen. Schreibt alles auf. Bringt die Aufzeichnungen zu mir. Dann werde ich vor Gott das Los für euch werfen. 7. Die Leviten bekommen kein Land. Ihr Anteil ist der Dienst für Gott. Gad, Ruben und der halbe Stamm Manasse haben ihr Land schon. Sie bekamen es östlich vom Jordan. Mose, der Diener Gottes, gab es ihnen. 8. Die Männer gingen los. Josua sagte zu ihnen, geht durch das Land. Schreibt alles auf. Kommt dann zu mir zurück. Ich werde in Silo vor Gott das Los für euch werfen. 9. Die Männer gingen durch das Land. Sie schrieben die Städte in 7 Teilen auf. Sie schrieben alles in ein Buch. Dann kamen sie zu Josua nach Silo zurück. 10. In Silo warf Josua vor Gott das Los für sie. Josua teilte das Land an die Israeliten. Er gab jedem Stamm seinen Teil. 11. Das Los war für den Stamm Benjamin. Ihr Land lag zwischen Juda und Josef. 12. Die Nordgrenze beginnt am Jordan. Sie geht hoch zum Bergkamm nördlich von Jericho. Dann geht sie weiter westlich ins Gebirge. Sie endet in der Wüste von Beth-Aven. 13. Von dort geht die Grenze nach Luz. Das ist südlich vom Bergkamm von Luz, also Bethel. Dann geht die Grenze hinab nach Ataroth. Ada liegt auf dem Berg südlich von Beth-Horon. 14. Dann biegt die Grenze ab. Sie geht vom Berg südlich von Beth-Horon nach Süden. Sie endet bei Kirjat Baal. Das ist die Stadt Kirjat Jerim von Juda. Das ist die Westgrenze. 15. Die Südgrenze beginnt bei Kirjat Jerim. Sie geht weiter nach Westen. Sie geht bis zur Wasserquelle von Nephthoa. 16. Dann geht die Grenze hinab zum Ende des Berges. Dieser Berg ist östlich vom Tal Ben-Hinnom. Er ist auch nördlich der Ebene Rephaim. Dann geht sie hinab ins Tal Hinnom. Das ist südlich vom Berg der Jebusiter. Sie geht weiter zur Quelle Rogel. 17. Dann biegt sie nach Norden ab. Sie geht weiter nach Insemes. Sie geht bis Gelilot. Das liegt gegenüber dem Weg von Adumin. Dann geht sie hinab zum Stein von Bohen. Bohen war ein Sohn Rubens. 18. Sie geht hinüber zum Bergkamm. Dieser liegt nördlich gegenüber der Araber. Dann geht sie hinab in die Araber. 19. Dann geht die Grenze nördlich vom Bergkamm von Beth Hogla. Die Grenze endet am nördlichen Ende des Salzmeers. Das ist am südlichen Ende des Jordan. Das ist die Südgrenze. 20. Im Osten ist der Jordan die Grenze. Das sind die Grenzen für das Land der Benjamin-Familien. 21. Die Städte für die Familien von Benjamin sind Jericho, Beth Hogla, Emek-Kezitz. 22. Beth Oraba, Zemaraim, Bethel. 23. Avim, Hapara, Ofra. 24. Kefa Amoni, Ofni, Geba. Das sind 12 Städte mit ihren Dörfern. 25. Gibeon, Rama, Beeroth. 26. Mitzpe, Kefira, Mosa. 27. Rekem, Irpil, Tarala. 28. Zela, Elef und die Stadt der Jebusiter, das ist Jerusalem. Auch Gibeat und Kirjat. Das sind 14 Städte mit ihren Dörfern. Das ist das Land für die Familien von Benjamin.